Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Das ist übrigens unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer ist Volker und Volker ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Volker, was ist los? Ja, ich habe seit im Januar hat man festgestellt einen Bandscheibenvorfall. Und ich habe nicht verstanden. Im Januar hat man was festgestellt? Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Ja. Bin deswegen berufsunfähig geschrieben. Mhm. Darf halt gewisse Dinge auch nicht mehr machen. Muss halt vorsichtig sein. Ich weiß halt auch nicht dementsprechend, wie es halt weitergeht beruflich gesehen. Und meine Überlegung ist ganz einfach: Ich bin mit meiner Partnerin jetzt über 5 Jahre zusammen und ich habe halt bin halt auf diese komische Idee gekommen, mit meiner Partnerin Schluss zu machen, weil ich halt nicht weiß, wie es mit mir weitergeht und ich hier einfach ein schöneres Leben wünsche, als mich irgendwann mal zu pflegen oder so. Ja, Moment. Also, soweit ich medizinisch informiert bin, ist ein Bandscheibenvorfall eine äußerst schmerzliche Angelegenheit. Aber man stirbt nicht davon. Nein, ich glaube auch nicht, dass man unbedingt zum Pflegefall wird, sondern da kann man ja nur viel unternehmen. Man kann sich operieren lassen, man kann therapeutisch vorgehen. Wieso siehst du das jetzt alles gleich so schwarz, dass du dich quasi im Pflegeheim liegen siehst? Nein, im Pflegeheim sehe ich mich nicht liegen, nur es ist einfach so, zum Beispiel, wir sind oft in Freizeitparks gefahren, sind in Karussells gegangen und sonstiges. Mhm. Ja gut, dann geht das halt nur nicht im Moment. Ja, ich weiß nicht, wie es halt stimmt. Sag mir mal den aktuellen Zustand. Wie fühlst du dich? Was wird mit dir gemacht? Ja, seit Anfang März krankgeschrieben. Mhm. Was wird gemacht? Krankengymnastik, Spritzen, wenn ich stärkere Schmerzen habe. Ansonsten habe ich Schmerzmittel zu Hause. Also keine OP bisher? Keine OP, trauen Sie sich nicht dran, weil halt das Risiko einer Narbenbildung an der Bandscheibe zu groß ist. Mhm. Und erstmal soll jetzt Akupunktur wird angestrebt, dann soll eine stationäre Reha-Maßnahme erfolgen und im Bereich Umschulung soll halt auch was erfolgen, nur man weiß noch nicht in welchem Bereich. Okay, ich merke, es ist kompliziert, aber es ist viel im Gange im Moment und die Chancen, dass es einigermaßen wieder läuft, sind doch wahrscheinlich gar nicht so ganz schlecht, oder? Mit Einschränkungen natürlich. Richtig. Ja. Hast du starke Schmerzen zurzeit? Also jetzt heute Abend nicht. Ich merke es zwar, aber nicht dementsprechend. Gestern Abend war es schlimmer. Ja, jetzt haben wir die Grundfakten, wissen wir jetzt. Jetzt erzählst du mir, was du willst, dich von deiner Freundin trennen, weil du einen Bandscheibenvorfall mit 27 Jahren hast. Bist du Jack im Kopf, Volker? Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ihr seid 5 Jahre zusammen und ihr seid eine glückliche Beziehung. Ja, richtig. Ja. Und nur weil du mit deiner Freundin nicht mehr in den Freizeitpark kannst und Karussell fahren kannst, willst du dich von ihr trennen? Ja, es gibt ja halt auch andere Sachen. Ich weiß ja nicht, wie es zum Beispiel alleine nur Wasser holen, eine Kiste Wasser holen oder so. Ja. Ja, ich selber kann es nicht machen, dann muss sie das für mich machen. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich sagen muss, weiß ich nicht, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Ach, Volker, mach mal einen Punkt. Aber nur wirklich, mach mal einen Punkt. Was meinst du, wie viele schwer kranke Menschen es gibt, die sich auch sehr gut arrangieren mit ihrem Partner? Eine Kiste Wasser, dann denkst du dir irgendeine andere Lösung aus, dann kaufst du dir so ein Zubereitungsmaschinchen mit so einer Kartusche und bereitest dir dein Wasser in der Küche zu. Und so weiter und so weiter. Was ist denn das für ein Verständnis von Liebe oder von Partnerschaft, wenn man wegen einer solchen Krankheit, und sei sie aber noch so schlimm, den anderen verlässt? Was sagt denn deine Freundin zu dieser, wie ich finde, abstrusen Idee? Meine Freundin sagt, sie hält auf jeden Fall zu mir. Ja. Ich meine, ich merke es ja auch. Ja. Nur ich liebe sie halt so, dass ich sage, dass es vielleicht beim anderen Partner vielleicht besser hätte. Aber Junge, dir geht es doch noch gar nicht so schlecht. Nee, es gibt Leute, denen geht es schlecht. Aber hallo. Du bist kein Pflegefall, du kannst dich bewegen. Du kannst deinen Alltag absolvieren, natürlich anders als vorher, das ist völlig klar. Aber eigentlich bist du doch noch ein ganz funktionstüchtiger junger Mann. Trotz der Einschränkungen, die du jetzt hast, ja gut. Ich finde es ganz, ganz, ganz merkwürdig, dass du auf so einen Gedanken kommst. Warum? Warum kommst du auf so einen Gedanken? Ich habe damals mal gesagt, ziemlich am Anfang der Beziehung, wenn ich mal irgendwie einen schweren Unfall erleiden sollte und ich in irgendeiner Form körperlich eingeschränkt bin, dass ich dann halt lieber sage, nee, ich möchte da alleine durchkommen, nicht mit meiner Partnerin. Gut, aber den schweren Unfall hast du jetzt nicht gehabt? Nein, das ist ganz normal entstanden in dem Sinne. Mhm. Aber ich denke auch gerade, also wenn ich mich jetzt in die Situation deiner Partnerin versetze, würde mich das, glaube ich, beleidigen. Wenn mein Partner, den ich liebe und mit dem ich ein großes, tiefes Liebesverhältnis hat, wenn der zu mir sagt, nein, ich bin jetzt angeschlagen gesundheitlich, ich will, dass wir uns jetzt trennen. Mir würde das zu schaffen machen, als gesunder Partner. Weil, was steckt da für eine Idee von Partnerschaft und Liebe hinter? Ich finde eine für mich nicht zufriedenstellende. Du bist doch nicht nur toll und gut und der tolle Volker, wenn du perfekt funktionierst. Du bist doch auch ein toller Mann und ein liebenswerter Mann, hoffe ich. Ich kenne dich ja jetzt nicht, aber deine Freundin wird es ja bestätigen, auch wenn du nicht mehr so genau so kannst, wie du es vielleicht noch vor ein paar Jahren konntest. Das ist richtig. Ich meine, vielleicht habe ich auch einfach noch nur ein bisschen Angst vor der Zukunft, was halt einfach kommen wird oder kommen kann. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber auch, Volker, da ist es doch viel einfacher und man kann doch eine Zukunft viel besser meistern, wenn man so den Rückhalt einer Partnerschaft, einer Liebe hat, dass man ganz allein im Leben dasteht. Selbst wenn sich die Krankheit verschlimmert, es tut es doch gut, jemanden zu haben, der einem so ein bisschen hilft. Richtig, das Einzige, oder ich denke dann, dass ich halt meinem Partner mehr oder weniger, dass ich hier, ja, zur Last fällst. Genau so sieht's aus. Na gut, das wird sie auch vielleicht dann irgendwann selbst sagen, wenn es denn so wäre. Aber das ist doch jetzt überhaupt gar kein Thema bei euch. Überhaupt kein Thema. Also bei dem Grad deiner Erkrankung. Richtig, nur ich sage mir, jetzt wäre es auch einfacher für sie, einen anderen Partner zu finden, als nein, komm, in 5 Jahren. Nein, ich weigere mich da so pragmatisch darüber nachzudenken. Verdammt nochmal, du hast einen Bandscheibenvorfall, haben 100.000 Leute in Deutschland. Und da wirst du doch nicht deine Partnerschaft für in den Wind schießen. Und deine Freundin hat gesagt, dass das kein Thema ist. Also bleibt ihr zusammen, Schluss aus, Punkt. Da diskutieren wir jetzt gar nicht weiter. Okay. Volker, grüß mal deine Freundin herzlich von mir und alles Gute für die Gesundheit dir. Danke. Tschüss. Mach weiter so, Domian. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Das ist die kostenfreie Nummer hier zu mir. Ist Studio und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Siggi. Ja, grüß dich Jürgen. Wow, ein Mann mit starker Stimme. 23, so sagen, 23 Jahre alt, hallo. Genau. Siggi. Ja, ich wollte mal ein bisschen quatschen über Frauen. Ja, immer nur zu. Also, ich will das mal so formulieren, ich war also mal in einer Beziehung gewesen, ja. 3 Jahre lang. Ja. Und jetzt ist das so, ich bin seit 2 Monaten Single. Mhm. Und ist also eine ganz tolle Sache, wenn man mal so alleine ist. Was man da, sag ich mal, so die ganzen Vorlieben mal so ein bisschen ausleben kann und alles. Ah, was für Vorlieben hast du denn, die du vorher unterdrücken musstest und die du jetzt ausleben kannst? Die ich vorher hatte, ich sag mal Intimschmuck. Ja. Und zwar ist das so, dass man da, dass ich vorher, da ich mich gar nicht getraut habe, da irgendwie nach meiner Freundin herzugehen und sagen, wie sieht das aus? Mit Intimschmuck oder mit... Also mit Intimschmuck bei dir, dass du dir... Ja, welchen... allgemein. Ich finde das natürlich auch schön bei Frauen. Ja. So, und jetzt bist du getrennt seit 2 Monaten von deiner Freundin und bist gleich in so einen Laden gegangen und hast dir die Klunker gekauft für dein bestes Stück. Ja, klar. Und ja, welche Klunker? Erzähl mal. Ja, also ein Piercingring. Ein Piercingring. Der geht wo genau durch? Ja, bei mir noch nicht. Ich will das erst machen. Ach so, ich dachte, du hättest es schon gemacht. Nein. Ach so. Also ich habe vor einem Monat eine kennengelernt. Ja. Und dann war das so gewesen, dass die, ich weiß nicht, ob das so pornografisch ist, durch die Schande war, die so einen Ring gehabt hat, Piercing. Mhm. Und da stehe ich jetzt natürlich jetzt drauf und bin schon am Überlegen, ob ich das jetzt auch mal bei mir machen lasse, weil ist nun mal eine gute Sache. Ja. Und da hört man natürlich auch viel drüber und selbst bei dieser Sendung. Ja. Habe ich da schon was mitgekriegt. Bloß das ist natürlich nicht der Fall, wenn ich in einer Beziehung bin, wa? Da kann man nicht da mit so was ankommen, weil meine Freundin... Moment, das verstehe ich nicht. Das kann man ja so nicht verallgemeinern. Es gibt ja durchaus Beziehungen, wo das funktioniert, wo beide es gut finden und cool finden. Und dann kann man das ja auch machen. Ja, nein, aber das ist halt irgendwie so... ist eine gute Sache da, die da gut ankommt. Also ich, wie gesagt... Ja, vielleicht bei deiner ehemaligen Freundin nicht. Aber was meinst du, wie viele Frauen das auch gut finden, auch wenn sie in einer Beziehung mit einem Typ sind? Ja, mach sein, mach sein. Also wie gesagt, ich wollte nur noch mal also das Thema anschneiden, wie toll das doch ist, Single zu sein. Und manche Leute, die sich da in einer Beziehung sind und dann unterdrückt fühlen, die sollen einfach aufhören damit und frei leben. Sag mir mal, was außer dieser Intimschmuckgeschichte jetzt, was du besonders genießt im Moment, nachdem du Single bist? Verschiedene Frauen, nicht immer das Gleiche. Ich gehe raus und ziehe es einfach nur auf einen One-Night-Stand aus quasi. Wie viel hattest du jetzt in den letzten beiden Monaten? Drei Frauen. Wie viel? Drei. Geht ja noch. Das geht noch, klar. Ja, ich dachte, es gäbe 13 oder gar 30. Ich hätte jetzt auch sagen können 10, aber das glaubst du mir sowieso nicht. Deswegen bleibe ich auf dem Teppich und sage die Wahrheit. Ja, drei Frauen ist auch okay. Ja. Und das ist natürlich das, was du in der Beziehung nicht hast. Dass du dir die, ist klar. Ich meine, gut, du musst natürlich jedem was vom Himmel erzählen. Ja. Aber ist natürlich auch immer wieder eine schöne Sache. Ne? Bist du denn aus der Beziehung rausgegangen oder sie? Oder habt ihr euch? War eigentlich beiderseitig. Wir haben uns einfach so getrennt und dann war das halt damit erledigt, das Thema. Ja. Und was mein Problem ist noch, ich sag mal, wenn ich jetzt mit den ganzen Frauen Sex habe oder was, den ganzen, jetzt mit den dreien, ich seh's natürlich auch nicht an, wie das jetzt aussieht mit der ganzen Safer-Sex, oder weißt du? Mit dieser ganzen Kondomgeschichte, da habe ich natürlich vorher keine Verträge mit gehabt und das ist natürlich eine ziemliche Umstellung. Ja, sollte sie jetzt Verträge mit haben, ne? Ja, aber ich meine, das sieht man ja, ob die Frau da gesund ist oder nicht, dann... Das sieht man? Woran siehst du das denn, ob die gesund ist? Ob die vielleicht positiv ist oder nicht positiv? Siehst du? Ich sehe das nicht. Ja, du siehst nicht. Nee, ich sehe das nicht. Ob jemand Träger eines HIV-Virus ist, kann ich nicht sehen. Und du... Wenn du fragst und die sagt dir, dass die ist das nicht, dann weißt du immer noch nicht, ob das so ist oder nicht. Genau, ganz genau. Das heißt, es gibt keine Sicherheit. Das heißt, du kannst dich nur schützen... relativ gut schützen, indem du ein Kondom nimmst. Nur so wird es. Ja, das ist natürlich die Sache. Überleg mal, wenn du 3 Jahre in einer Beziehung bist und diese und Dinge dabei hattest. Ja, dann wird es jetzt höchste Zeit, dass du es machst. Ja, ich streng mich an. Warum mal so formulieren? Es gibt immer noch Frauen, die... Sigi, ich bin wirklich ein bisschen fassungslos von deiner Antwort gerade. Das sieht man der doch an. Das hat mir schon mal jemand gesagt vor einer Weile hier. Ich habe ja genau hingeguckt. Der hatte ja nichts. Ja. Man sah dem das ja nicht an. Man sieht es den Leuten nicht unbedingt an. Das siehst du denen an, wenn die schon schwer erkrankt sind. Dann siehst du es denen an. Ja. Naja, da muss man mal sehen. Ne? Also ohne Gummi läuft auch nichts hier, ne? Sonst gibt's Ärger mit mir hier. Okay, ich sag dir, wenn es zu spät ist, dann brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Ne, da brauchen wir auch nicht mehr reden. Also 2 Monate jetzt Single, wie lange willst du dich noch austoben? Was meinst du, wie lange so diese Phase dauern wird? Ja, wollen wir mal sehen. Also ich will mir da keine Grenze setzen, weil noch lebe ich gut. Also was natürlich mein Ziel ist, eine Doppelbeziehung, also indem ich also 2 Frauen habe und so. Dass ich das wechseln kann. Das ist natürlich noch ideal, aber das findest du selbst. Ach, dein Ziel ist nicht ein so ein kleiner Harem, 2 reichen auch aus. Ja, 2 reichen, ich will ja auch nicht übertreiben, weil 3 ist wieder, das geht nicht, aber bei 2 kann man sich das gut vorstellen. Würdest du denn dann mit offenen Karten spielen oder würdest du beide so... Ja klar, ich würde dann mit offenen Karten spielen. Ach, mit offenen Karten, also... grüne Beziehung und muss dann irgendwie... Pass auf Mädel, ich habe hier noch eine und möchte mit dir auch, so nach dem Motto. Ja, aber erstmal eine haben und dann nach einer Woche klappt sie schnell. Also ich glaube, das wird nicht so leicht zu arrangieren sein. Ich würde an deiner Stelle jetzt erstmal, wo du Spaß am Intimschmuck hast, mir erstmal so ein Ding da durchpfeifen. Ja, ne, wenn das hab, dann melde ich mich nochmal. Ja, ich habe ein bisschen Panik vor, weißt du? Ja, klar. Hätte ich auch. Ich würde es auch nicht machen lassen. Aber wenn gibt's denn welche, die da sowas haben und die haben so ein bisschen Erfahrung? Nee, überhaupt nicht. Also nur aus der Sendung. Aber privat habe ich noch nie jemanden kennengelernt, der das gemacht hat. Achso. Ja, ich sag mal, wenn das soweit mal ist, dann melde ich mich nochmal. Dann sag ich mal, mach das. Ob ich es empfehlen kann oder nicht. So verbleiben wir. Sigi, schöne Junggesellenzeit noch. Ja. Singlezeit, Junggesellen sagt man ja nicht mehr. Singlezeit. Singlezeit. Ja, genau. Gut an. Bis dann mal. Tschüss. Alles klar. Ciao. Ciao. Christina, 15 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Christina. Hallo. Christina, 15 bist du erst, ne? Ja, bin ich vor kurzem erst geworden. Christina, weswegen rufst du an? Also, ich habe ein Problem, das macht mir mittlerweile ziemlich Angst. Und zwar ist es so, dass wenn ich lache, dann falle ich hin und ich kann meine Muskeln nicht mehr anspannen. Wenn du lachst, fällst du hin? Ja, ich lache. Also wenn du nur so schmunzelst oder wenn du richtig laut lachst? Unterschiedlich. Manchmal geht's also kommt schon, wenn ich nur halt so kicher oder so. Und manchmal ist auch so... dass es erst bei richtig heftigen Lachanfällen, sage ich mal, kommt. Was heißt das hinfallen? Wird dir dann schwindelig? Nee. Also es ist einfach nur, dass ich mir meine Muskeln nicht mehr anspannen kann. Also die gesamten Muskeln des Körpers? Ja, genau. Ja. Und ich verdrehe dann auch meine Augen. Ich kann nicht mehr sprechen. Es kommt dann höchstens noch ein Stöhnen oder sowas raus. Ja, und also ich bin noch bei Bewusstsein oder so, aber ich fall dann hin. Und sackst dann so in dich zusammen quasi? Ja, genau. Wie lange hält denn das an? Ist das schnell wieder vorbei? Ja, wenn ich hinfalle, so sagen wir mal höchstens, wenn ich dann auf dem Boden liege, dann ist es noch höchstens 10 Sekunden. Ist das ausschließlich beim Lachen oder gibt es auch andere Aktionen, wo es dir passiert? Es passiert nicht so oft, aber schon mal, wenn ich mich aufrege, aber das passiert sehr selten. Nun ist ja diese Situation hier im Radio, im Fernsehen, auch mit mir zu reden, vor so vielen Leuten, auch was Aufregendes. Hast du gerade auch so ein bisschen Bedenken gehabt? Dass das ja, ich war total aufgeregt. Ja, aber es ist alles gut gegangen. Ja. Du sitzt hoffentlich auch. Ne, ich liege. Ja. Wie lange geht das jetzt schon? Knapp 2 Jahre. So lange schon? Ja. Hast du deinen Eltern davon erzählt? Ja, die wissen das ja, die kriegen das ja mit. Und was sagen die dazu? Ja, denen macht das Angst. Aber dann müsstet ihr oder müsstest du ja eigentlich längst zu einem Arzt gegangen sein. Ja, wir waren ja auch schon beim Hausarzt. Ja. Und der meinte, es würde damit zusammenhängen, dass ich halt, als ich halt in der Wachstumsphase war, halt ziemlich schnell gewachsen bin. Und ja gut, es bringt mir irgendwie nicht viel. Der Arzt meinte, es wird ja 3 Jahre, dann ist das wieder weg und ist ja normal. Der meint, also das ist völlig harmlos und es geht auch schon wieder vorbei. Ja, aber Glaubst du nicht so? Nee, weil ich meine, ich kenne überhaupt gar keinen, ich habe es noch nicht mal irgendwie gehört oder so. Muss ich dir recht geben, ich habe das auch noch nie gehört. Ja. Niemals. Hast du denn den Eindruck, dass es in der letzten Zeit, im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr schlimmer geworden ist? Häufen sich diese Art von Anfällen? Kommt drauf an. Naja, also ich meine, ich bin kein besonders fröhlicher Mensch. Und letzter Zeit auch ziemlich deprimiert, insofern hatte ich nicht viel zu lachen. Ach so, das kann es auch nicht so passieren. Aber warum bist du denn so traurig zurzeit und deprimiert? Oh, verschiedene Sachen. Wenig Freunde, weil ich mache eine Therapie, weil ich lange Zeit selbstmordgefährdet war. Und meine Therapeutin sagt halt, dass ich für mein Alter, und also ich bin einmal sitzen geblieben und die sind halt in meiner Klasse, sind die ein Jahr jünger, dass ich halt von der geistlichen Reife her schon viel weiter bin als sie. Und ich komme mit denen irgendwie nicht zurecht. Ich kann mit denen gar nichts anfangen. Und daher die Probleme und daher auch die Einsamkeit und die Depressionen manchmal. Ja, genau. Weiß deine Therapeutin von diesen Anfällen? Ich sage jetzt nur so Anfälle. Ja, ich habe dir das letzte Woche habe ich dir das erzählt. Aber auch erst letzte Woche. Ja, letzte Woche. Ja, ich hab da gar nicht dran gedacht, dir sowas zu erzählen. Und sie meinte, dass, weil das ja ziemlich starke Emotionen sind, halt so Fröhlichkeit, sowas. Also hält sie es für möglich, dass das so seelisch, geistig bedingt ist? Ja, hält sie, aber ich glaube da irgendwie nicht dran, weil... Nun, wäre es ganz toll, wenn ich in einer Person ein toller Arzt wäre und in einer Person ein super Psychiater oder Psychoanalytiker, dann könnte ich hier jetzt eine schlaue Antwort geben. Ich weiß das nicht genau. Ich würde allerdings auch an deiner Stelle, ich meine, eine Auskunft ist ja ganz interessant von einem Hausarzt, aber ich würde vielleicht dann doch nochmal einen anderen Arzt aufsuchen. Alleine, damit du dir nicht so viel Sorgen machst, denn das geht dir ja nicht aus dem Kopf raus, merke ich schon, ne? Ja, vor allem, es schränkt mich auch ziemlich ein, weil ich kann nicht mehr schwimmen gehen. Ich war jetzt dreimal im Freibad. Ich war ein Nichtschwimmer. Ich habe schon gedacht, so, damit dir halt nicht sowas passiert. Und ich habe auch gedacht, ja, was da passiert das nicht. Und ich konnte stehen und auf einmal ist es passiert. Ich bin abgesagt, konnte ja nicht um Hilfe schreien. Also und, das ist durchaus ernst zu nehmen. In diesem Fall ist es ja sogar lebensbedrohlich. Nehmen wir mal an, du wirst... Ja, ich wäre schon mal fast erstickt, aber es ist eine andere Sache. Auch wegen eines Vorfalls, was ist da passiert? Da habe ich mit meiner Schwester rumgescherzt und da saß ich so halt auf dem Boden Und da ist mein Kopf halt so nach vorne gekippt, halt so wie wenn man den locker nach vorne fallen lässt. Mhm. Und ja, in der Stellung konnte ich nicht mehr atmen. Mhm. Und es kam so halt so raus und meine Schwester war am Lachen, weil also... Mhm. Also, die, allein diese beiden Beispiele, die du jetzt erzählt hast, ja, machen ja schon deutlich, dass du immer so permanent Angst hast, ne, und unsicher bist. Hätte ich auch an der Stelle. Da würde ich auch denken, vielleicht passiert gleich wieder irgendetwas. Man traut sich ja gar nicht, vielleicht in die Stadt zu gehen oder unter Leute zu gehen. Und man könnte in unangenehme Situationen kommen. Ja. Also tausend Bedenklichkeiten kommen einem da so hoch. Ja. Also, deswegen finde ich schon, dass du ganz, ganz dringend zu einem guten Arzt, einem Psychosomatiker so... Finde ich hier schlecht, weil ich wohne hier in so einer Gegend, da sind keine guten Ärzte. Und also wenn, dann müsste ich schon was weiterfahren. Wie weit ist denn die nächste Großstadt entfernt? 50 Kilometer. Naja, das geht ja auch. Wenn die Eltern das arrangieren mit dir, muss es ja gehen. Ich schlage mal vor, Christine, dass du mit meiner Psychologin mal redest. Jetzt. Und dass die dir vielleicht sogar noch ein paar Adressen gibt von vielleicht von psychosomatischen Kliniken oder vielleicht hat sie irgendeine Idee, wer dich mal am besten richtig gut untersuchen sollte. Ja, darf ich noch was sagen? Ja. Ja, also wenn jetzt irgendeiner zuhört, der sowas auch hat, ja, dann soll er mal anrufen, weil ihr habt ja jetzt eh meine Nummer. Genau, dann kann derjenige anrufen, vielleicht kann ich mich mit demjenigen hier auf dem Sender auch mal unterhalten. Auf jeden Fall können wir beide euch ja auch dann zusammenknüpfen. Ja, ne? Okay. Aber du unterhältst dich erstmal mit Heide, das ist meine Psychologin heute Nacht. Okay. Okay? Ja. Alles Gute, Christina. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Christina war erst 15 Jahre alt und schon so fit gesprochen. Mann, Mann, Mann. Sabrina, 18 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Sabrina. Dein Thema, weswegen rufst du an? Ja, über den schwersten Tag in meinem Leben möchte ich reden. Das war Thema letzte Woche bei uns. Ja, ich weiß. Ja. Welches war der schwerste Tag in deinem Leben? Ja, als mein Vater gestorben ist. Mhm. Wie lange liegt das zurück? Fast 2 Jahre. Magst du mal erzählen, wie dieser Tag so abgelaufen ist? Ja, also, der lag dann im Krankenhaus schon, weil es ihm halt relativ dreckig ging. War er denn lange erkrankt vorher? Ja, etwas über ein halbes Jahr nur. Mhm. Was hatte er für eine Krankheit? Lungenkrebs. Ja. Ja, und da bin ich halt mit meiner Schwester ins Krankenhaus, weil es ihm auch relativ schlecht schon ging, als er ins Krankenhaus ist. Und er hat halt geschlafen. Und ja, wir wollten den dann nicht wecken, weil ich habe gemeint, ja, sonst hat er auch keine Schmerzen, wenn er schläft. Mhm. Merkte davon nichts. Mhm. Und meine Schwester ist dann alles rausgerannt, weil sie sich übergeben musste. Und ich war halt weinen geblieben, habe ihm halt die Hand gehalten, mhm, und die war schon richtig kalt und so. Ich weiß, das hat schon voll eklig da gerochen. Und ich habe halt mit ihm also geredet, obwohl er geschlafen hat, weil ich habe gedacht, vielleicht hat er mich ja trotzdem. Und es stärkt ihn vielleicht auch ein bisschen, dass er weiß, dass jemand da ist und der ihn auch lieb hat und braucht. Mhm. Und dann kam meine Schwester irgendwann wieder rein und ist da auch wieder auf die Toilette gegangen. Und dann habe ich ja nachgemeint, ja, der atmet halt voll komisch und auch unregelmäßig. Und da habe ich halt zu ihr gemeint, ja, ich gehe mich jetzt verabschieden. Also habe mir erstmal die Hände gewaschen und dann bin ich wieder an dem sein Bett und habe mich halt verabschiedet. In dem Moment hat er halt dann aufgehört zu atmen. Hm, hm. Hm. In dem Moment, als ja, du da warst. Hm. Hm. Hat er so einen friedlichen Eindruck für dich gemacht oder war der letzte Atemzug, die letzten Atemzüge für ihn schlimm? Hast du das Gesicht verzerrt oder nee, friedvoll? Friedvoll. Hm. Da hast du in dem Moment gemerkt, jetzt ist der Vater verstorben. Ja, ich war dann danach voll hysterisch, weil ich wusste nicht, was ich machen sollte. Mhm. Ich wurde auf die Schwesternklingel gedrückt, weil das war ja gerade gegenüber. Da habe ich gedacht, dann kommt vielleicht einer ganz schnell. Mhm. Ich in dem ganzen Zimmer rumgeschrien. Meine Schwester kam dann auch reingestürmt. Da meinte ich so, ja, irgendwann mal, guck mal, wo die denn alle bleiben. Und es kam ja alles gar keiner, mhm, obwohl das gerade gegenüber war, mhm, vom Schwesternzimmer. Und da hat sie halt geguckt und dann kamen sie so allmählich mal alle und so. Mhm. Ja. Hattest du denn die Möglichkeit, von deinem Vater noch Abschied zu nehmen? Nein, nicht wirklich. Auch nicht. Er war nicht mal bei Bewusstsein den letzten Tag. Ja, ich weiß nicht, er war morgen wach, aber als wir kamen, hat er schon geschlafen. Mhm. Wie alt ist dein Vater geworden? 48. 48, das ist auch kein Alter, ne? Mhm. Hast du mit ihm, nachdem die Krankheit ausgebrochen war, hast du mit ihm mal über den Tod geredet? Ja, wir haben oft darüber geredet, weil meine Schwester und ich haben ihn ja gepflegt. Mhm. Halt ich überwiegend, weil ich hatte halt beim Arzt ein Praktikum gemacht und die haben halt gemeint, weil er jede Woche Mistelextrakt gespritzt bekommen, mhm, muss, damit es nicht halt weiter sich ausbreitet im Körper, der Krebs. Und da haben die gemeint, ja, ich kann das ja auch machen. Und das war auch relativ schwierig für mich. Und es war ja klar, dass er sterben wird. Und da haben wir auch oft drüber geredet, was wäre, wenn und wie er es denn gerne haben möchte. Und ah ja. Was ist mit deiner Mutter gewesen? Wo war die? Ja, meine Eltern waren geschieden. Mein Vater hat mich und meine andere Schwester halt allein. Ach so. Ach so. Wie alt ist deine Schwester? Ist die älter als du? Ja. Wie alt ist die? 20. Also zwei Jahre älter, ne? Ja. Habt ihr beide den Vater gepflegt? Ja. Hatte er große Angst vor dem Sterben und vor dem Tod? Ich glaube weniger. Weil er hat ja gesagt, es wäre nicht so schlimm für ihn. Er hat gemeint, lieber jetzt als gar nicht oder erst relativ spät. Und er hat halt gemeint, er möchte halt lieber im Schlaf sterben, nicht dabei sein, also bewusst das miterleben wollen. Hat man mit ihm dann auch noch, ist er operiert worden? Hat man mit ihm Chemotherapie gemacht und so etwas? Nee, das war viel zu spät dafür. Das heißt, man hat den Krebs auch sehr spät erst entdeckt. Ja, weil der, denke ich mal, der hatte so eine Angst davor, zum Arzt zu gehen, weil der hat die ganze Zeit so starken Husten. Da habe ich erst gemeint, Papa, geh doch zum Arzt. So. Er so, nein, der hat es so auf die lockere Schulter genommen, was von alleine kommt, geht von allein und so. Ja, so sollte man es halt nicht sehen. Ja. Aber wenn man so als, du warst damals 16 Jahre alt, wenn man den Vater verliert. Ja, 17. Kurz nach meinem 17. Geburtstag war es. Ja. Wenn man den Vater in dem jungen Alter verliert und ihn auch gepflegt hat, was war das für ein Gefühl danach, als er dann wirklich gestorben war und als er beerdigt war? Bist du da nicht richtig in ein ganz tiefes Loch gefallen und hast gedacht, ich stehe völlig alleine da? Und jawohl, ich habe zwar noch Geschwister, aber ich habe in meiner Familie und so und im Freundeskreis eigentlich nicht so einen Rückhalt gehabt und ich wollte auch irgendwo keine haben, ja. Meine Freundinnen haben mich immer zu Hause rausgeholt, weil es war halt schrecklich mit meinen Geschwistern da. Die haben, weil ich war irgendwo der kleine Liebling von meinem Papa, weil ich hatte mal einen schweren Motorradunfall mit dem. Da stand ich halt auch auf der Kippe und seitdem hat er halt ein besonderes Band zu mir gehabt. Das haben die nie richtig verstanden. Und dann ging das halt echt los und ja, das war halt schrecklich. Wie ist das heute, jetzt nachdem einige Zeit vergangen ist? Wie trauerst du im Moment noch? Oh, das ist noch ganz schrecklich so, wenn mein Verlobter halt hier ist bei mir und dann ist das auch ganz schlimm, wenn er irgendwas sagt oder macht, was mich an meinen Papa erinnert, dann sage ich zu ihm, oh, komm, hör auf, weil das erinnert mich an meinen Papa, als der nimmt das schon Rücksicht, aber ich habe immer noch Probleme damit, vor allen Dingen, wenn irgendwas Besonderes ist, irgendwelche Feiertage oder so, oder gestern oder vorgestern, beziehungsweise habe ich das auch gemerkt, weil da hatte ich Geburtstag und da merkt man das schon, dass da jemand fehlt in der Familie. Na klar, oder Weihnachten natürlich wahrscheinlich auch, ne? Ja. Gehst du ihn oft besuchen am Grab? Gehst du zum Friedhof? Nein. Weil der wohnt nicht hier, wo ich wohne. Der wohnt über 30 Kilometer weg und da kommt man schlecht hin. Das ist nämlich sein Heimatort, wo er begraben ist. Und da kommt man halt relativ schlecht hin. Ich glaube, dass so ein Tag, der wird dir natürlich immer als sehr schwer wiegender Tag in Erinnerung bleiben. Und das wird sicher auch noch sehr lange dauern, bis du, ja, verarbeiten kann man ja nicht sagen in dem Fall, aber dass du so einen gewissen Abstand gewonnen hast. Der Vater wäre offensichtlich eine sehr wichtige Person für dich, ne? Ja. Hast du so Bilder aufgestellt in der Wohnung von ihm oder an einem bestimmten Ort? Nee, kann ich nicht. Nicht? Nee, wenn ich jetzt ab und zu noch so Fotos raussuche, irgendjemand zeigen will, weil meine Schwester hat noch Bilder von ihm gemacht, als er tot war, wenn ich die sehe, dann kommen mir auch schon die Tränen und so. Ich hole die nicht extra raus, aber die fallen mir dann klar, wenn es bei den Fotos ist, auch in die Finger und so. Und dann denke ich so, oh mein Gott, nein. Hat dein Papa noch einen besonderen Wunsch gehabt an dich oder für dich, was du tun sollst in deinem Leben oder nachdem er von dir gegangen ist? Ja, also wir haben eigentlich nicht viel miteinander geredet, weil es war halt, es gab gerade Ferien und so und ja, ich war halt Abgänger und meine Schwester auch. Und da hatte ich halt relativ großen Stress mit ihm, weil sie hat ihren Hof gemacht und ich und ich hatte halt ein besseres Zeugnis als sie, aber weil sie auf einer Sonderschule vorher war und der nicht damit gerechnet hat, dass sie das überhaupt schafft, hat er ihr halt Geld gegeben und was dann. Und da habe ich gemeint, ich finde das unfair und so und habe dir noch nicht mal mein Zeugnis gezeigt, weil er hat von vornherein gesagt, nein, du kriegst nichts und so. Und da war ich auch böse auf ihn und habe eigentlich auch zu ihm gesagt, weil ich so böse war, sage ich, ist mir doch scheißegal, ich konnte dich im Krankenhaus nicht besuchen, auch wenn es hier so dreckig geht. Und ich konnte mich auch dafür gar nicht mehr entschuldigen und das hat mir verdammt wehgetan und ich mache mir deswegen auch noch Vorwürfe heute. Aber hat er einen Wunsch für dich? Hat er gesagt, pass auf, Sabrina, mach das so in deinem Leben, das möchte ich gern oder würde ich mich drüber freuen? Ja, er hat immer gesagt, ja Sabrina, ich weiß, dass du viel kannst und dass du eigentlich die Schlauste so in der Familie bist, eher so, mach das Beste aus deinem Leben, lass dich nicht schwängern und so. Und auf jeden Fall sollte ich halt dann auch meine Berufsfachschule machen. Aber sowas hat man natürlich wahrscheinlich dann besonders im Kopf, ne? Oder im Ohr so, wenn man einen lieben Menschen verloren hat, den letzten oder einen großen Wunsch von dem. Ja. Ja. Das war noch so eine Nachanruf zu unserem Thema, der schwerste Tag in meinem Leben, Sabrina. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Wen haben wir denn jetzt hier? Ach, meine Rieche sagt mir, wir sollen einfach Pause machen. 1.30 Uhr und 39 Sekunden, dann machen wir die keine Pause. Und 21 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das ist WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht sind wir frei. Freie Themennacht, offene Sendung, offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema, ich kann an nichts anderes mehr denken. Und damit meinen wir alles Mögliche, was euch betreffen kann. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Übrigens, wir hatten ja letzte Woche das Thema peinliche Personen. Und da fiel ja auch immer wieder der Name Jenny Elvers. Und ich habe am Freitag sehr viele Faxe vorgelesen zu diesem Thema. Und es gab eine Faxerin, eine Schreiberin, die sich darüber aufgeregt hat, dass alle sich so negativ geäußert haben über Jenny Elvers. Und in einer PS-Note schrieb sie drunter, ich wüsste gerne die Meinung von Hella von Sinnen. Hella von Sinnen hat mir gefaxt und das möchte ich euch vorlesen, diesen entscheidenden Satz. Da sagt die Hella, nach Big Diet gestern möchte ich deiner Faxerin sagen, Jenny Elvers ist peinlich. Ich habe das gestern nicht gesehen, aber ich glaube nicht an der Aussage von Hella zu zweifeln. Es geht weiter mit Elke und Elke ist 29 Jahre alt. Ach, Elke hat aufgelegt. Elke hat so lange warten müssen. Und dann hat sie aufgelegt. Dann mache ich jetzt mal weiter mit Jessica. Und Jessica ist 18. Jessica hat auch aufgelegt. Ihr Lieben, was macht ihr denn? Was tut ihr denn? Jetzt nehmen wir mal Martin. Martin ist 30. Hallo Martin. Hallo, Jan. Grüß dich. Du hast nicht aufgelegt. Nein, ich habe nicht aufgelegt. Ist ja gut, dass die Mails aufgelegt haben, sonst wärst du jetzt noch nicht dran gekommen. Nein, du hast dich gerade regelrecht in das Gespräch mit deinem Kollegen reingedrückt. Das verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Um was geht's bei dir? Ich möchte eigentlich an dieses erste Gespräch, an deinen ersten Gesprächspartner anschließen. Ja, an den Volker. Ganz genau. Ja. Dass seine Freundin verlassen will, weil er krank ist. Weil er einen Bandscheibenvorfall hat. Ganz genau. Und weil er sich seiner Freundin nicht zumuten möchte. Ganz genau. Ich möchte dazu folgende Geschichte ablegen. Mhm. Und zwar habe ich eine Freundin, die ist sehr krebskrank. Mhm. Es ist Streukrebs. Es ist also eine, was heißt eine heimtückische Art, weil die einfach nicht koordinierbar ist. Das ist sehr schlimm. Das betrifft wirklich den ganzen Körper. Ne? Ja, das ist, es ist auch nicht operabel. Ja. Mhm. In dem Moment, wo du halt einfach irgendwas versuchst zu operieren, kann die ganze Sache einfach schlimmer werden. Mhm. Ja, und wir waren also eine Weile zusammen. Mhm. Und, aber das ist nicht im Moment deine Freundin? Es ist wieder meine Freundin, ja. Also ihr seid ein Paar, also ist deine Partnerin? Ist wieder meine Partnerin, ja. Ja. Und es war also damals so, dass sie gesagt hat, ja, sie möchte mir also nicht zur Last fallen mit allen. Mhm. Ja. Ist wahrscheinlich das gleiche jetzt wie bei deinem ersten Gesprächspartner, dass der wahrscheinlich auch so gedacht hat, von daher kann ich ihn eigentlich recht gut verstehen. Ja, aber es ist ja nicht so schlimm, was er hat. Insofern kann ich ihn nicht verstehen. Also wenn jemand jetzt so eine schwere Krebserkrankung hat, kann man ja sicher über so eine Sache auch nachdenken. Aber ich war gerade so ein bisschen entsetzt, weil es doch eher, also im Vergleich zu dem, was alles sonst möglich ist, eine harmlose Erkrankung ist. Wenn auch eine sehr schmerzhafte, und ich will es gar nicht kleinreden. Ja klar, natürlich. aber... Wie war denn das bei euch? Also deine Freundin hat damals die Diagnose bekommen, sie hat Streukrebs, ich habe Streukrebs, hat sie zu dir gesagt. Ja. Da wart ihr zusammen. Da waren wir zusammen. Wie lange wart ihr dann noch erstmal zusammen? Ich habe gerade so daraus geschlossen, dass ihr dann auch mal getrennt war zwischendurch. Ich muss davor sagen, also sie hat diese Diagnose an sich vorher auch schon gehabt. Mhm. Das war aber für mich kein Hindernis, in die Beziehung einzugehen. Ach so. Und wie lange wart ihr dann zusammen? Wir waren dann in der Zeit circa 4 Monate. Zusammen. Und dann hat sie zu dir auch gesagt, ich möchte dir das nicht zumuten. Ja, nachdem die ganze Sache halt einfach eine Zeit lang wirklich so aussah, dass also die ganze Krankheit nicht zu bremsen ist. Mhm. Und dann habt ihr euch auch getrennt? Dann haben wir uns getrennt, ja. Das war dann circa 2 Monate. Ja. War das denn für dich auch so eine große Belastung? Nein, eigentlich nicht. Und warum hast du dich denn von ihr getrennt? Sie hat sich von mir getrennt. Achso, du konntest gar nichts dagegen tun. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Nein. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, fühlt man sich da als Partner, als liebender Partner, nicht auch irgendwie ein bisschen beleidigt und verletzt? Beleidigt ja und verletzt sowieso. Mhm. Weil das Problem ist, du versuchst ja irgendwo als Partner dann alles zu geben, ja. Und, klar, genau. Mhm. Und dann halt wirklich auf einmal dazustehen und sagen, ja, und jetzt? Lag sie denn? War sie bettlägerig? Konnte sie sich kaum mehr helfen? Und wie schwer war die Erkrankung damals schon fortgeschritten, als sie gesagt hat, nein, ich will nicht mehr? Nein, das ist das Schöne an der Frau. Also sie ist am Kämpfen. Mhm. Ja, sie kämpft ja wirklich. Und sie kam ja dann 2 Monate nach unserer Trennung, kam sie dann auch wieder zurück. Nee, meine Frage war, als sie sich von dir getrennt hat. Nein, da war sie nicht bettlägerig. Mitten, ja. So, nein. 2 Monate sind dann vergangen. Ja. Und dann kam sie wieder zu dir. Dann kam sie wieder zurück, aha, und weil sie hat gesagt, sie liebt mich so, ja, und weil sie mich halt einfach braucht, weil sie halt einfach gesagt hat, oh, so, ich sei ihr Lebensabschnitt, mit dem sie jetzt neu beginnen will. Und ihr seid jetzt immer noch und wieder zusammen? Ja. Ja. Und wie geht es deiner Freundin im Moment? Sagen wir mal, soweit eigentlich recht gut. Ich meine, die Erkrankung, die kommt halt einfach raus, ja, weil es ist wirklich die einzigste Möglichkeit ist jetzt noch eine 6-wöchige Chemotherapie, also wirklich eine Hammer-Chemotherapie, mit also im Krankenhaus, was ihr eigentlich nicht so passt, weil sie hat eigentlich im Prinzip damit schon abgeschlossen, weil sie möchte einfach diese ganze Ärzte-Rennerei oder so, sagt sie kann das einfach nicht mehr. Wie alt ist sie? Sie ist 28. Abgeschlossen heißt das, dass sie auch irgendwie mit ihrem Leben abgeschlossen hat? Nein, das nicht. Sie sagt halt einfach, sie möchte diese Ärzte-Rennerei, wenn jedes Mal, wenn sie zum Arzt rennt, sagt sie, dann kriegt sie wieder die Diagnose und das wird wieder schlimmer. Aber habe ich das richtig verstanden, wenn sie jetzt nichts unternimmt mehr, dass der Krebs auf jeden Fall weiter fortschreiten wird und dass sie eigentlich dem Tode geweiht ist? Wenn man so sagen will, ja. Ich meine, stand das jetzt irgendwann nochmal zur Debatte, dass ihr euch trennt wegen ihrer schweren Erkrankung? Nein. Nein, das nicht. Das bis jetzt nicht. Ja. Also gut, wir haben jetzt ein bisschen eine andere Krise im Moment, aber ich denke, die meisten mir auch. Bloß wie gesagt, mir liegt es also wirklich sehr am Herzen und sie weiß das auch, dass ich eigentlich jede Minute oder so für sie da bin und dass ich also wirklich auch alles tue. Ich meine, so extrem habe ich es ihr jetzt noch nicht gesagt, wie ich es dir jetzt sage, ja. Aber dass ich wirklich bis zu ihrem Tod alles tun will, damit die restliche Zeit von ihrem Leben wirklich noch ein schönes Leben hat. Das muss man ja auch, wenn man jemanden liebt. Das muss man nicht, das macht man ja auch automatisch, ne? Ganz genau, ja. Ja. Und deswegen muss ich, wie gesagt, sagen, kann ich also den Erstredner dann irgendwie jetzt schon verstehen, dass er sagen will, ich möchte damit niemandem zur Last fallen. Ja? Klar, natürlich, ich kann ihm aber nur raten, wenn, so wie du sagst, wenn man wirklich jemand liebt, ja, dann fällt man eigentlich nicht zur Last. Genau, dann fällt man nicht zur Last, ja, genau. Ja. Lieber Martin, schöne Grüße an deine Freundin. Von Herzen. Alles Liebe und alles Gute. Mhm. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 0800 5678 111, und diese Nummer hat auch gewählt Annika. Hallo Annika. Hallo. 16 Jahre alt. Ja. Weswegen hast du angerufen, Annika? Ich habe vor 2 Jahren, war ich auf einem Campingplatz und da habe ich halt welche kennengelernt. Wen hast du kennengelernt? Da habe ich Björn und Basti kennengelernt. Aha. Und dann war ich das nächste Jahr, war ich mal mit Basti zusammen. Mhm. Und er hatte aber gleichzeitig noch zwei andere Freundinnen. Und dann habe ich halt Schluss gemacht, weil ich so verletzt war. Mhm. Und dann hat mich Björn getröstet und aufgebaut und mich davon abgehalten, dass ich mir wirklich was antue. Mhm. Und dann hat sich da halt eine richtig gute Freundschaft draus ergeben. Zwischen dir und Björn? Ja. Ja, eine Freundschaft oder seid ihr ein Paar? Seid ihr zusammen häufig? Nein, es war, ist eigentlich nur Freundschaft gewesen. Gute Freundschaft, ja. Ja. Was ist jetzt der Anlass deines Anrufes? Ja, das Problem ist halt, dass wir vor, also jetzt am 16. haben wir halt miteinander geschlafen. Mhm. Und für mich war es das erste Mal. Mhm. Und mir war es halt ziemlich wichtig. Und ich habe halt auch mehr für ihn empfunden, als nur dieses eine Mal. Also ihr habt miteinander geschlafen, obwohl ihr nicht zusammen seid? Ja. Aber nachdem ihr dann miteinander geschlafen habt, oder währenddessen, hast du dann doch mehr für ihn empfunden? Oder wie habe ich das richtig verstanden? Ja, währenddessen und danach halt auch. Danach auch, ne? Und zwischen uns liegen aber 100 Kilometer knapp. Mhm. Und dann habe ich ihn halt öfter angerufen und mit ihm gesprochen. Und er meinte ja, die Entfernung und das ist ja alles so doof. Und er hat sich aber jetzt letztens eine neue Freundin gesucht. Und dann habe ich ihn heute halt angerufen und wollte ihm sagen, dass das alles sehr doof ist mit uns beiden. Mhm. Und er meinte nur, ja, ich habe sowieso eine neue Freundin. Ja. Das erzählst du mir einfach so. Heute hat er es gesagt? Ja. Das heißt, du bist jetzt dann ganz geschockt von dem Anruf. Genau. Ihr habt am 16. Juni miteinander geschlafen. Ja. Das ist auch noch nicht lange her. Nee. Jetzt hat er eine neue Freundin. Wie weit wohnt er entfernt? 100 Kilometer. 100 Kilometer, sowas. Mhm. Jetzt hat er eine neue Freundin und du hattest dich jetzt, obwohl du am Anfang nicht in ihn verliebt warst, hast du dich jetzt doch in ihn verliebt und wärst gerne mit ihm jetzt zusammen und das will er nicht. Nein, also ich bin halt schon länger in ihn verliebt. Ach so, ich dachte, das wäre so eine ganz abgeklärte Kumpelfreundschaft gewesen zwischen euch beiden. Du warst heimlich in ihn verliebt. Ja. Ach so, das wusste er aber nicht. Nein. Und wie ist es dazu gekommen, dass ihr miteinander geschlafen habt? Hat er das so ein bisschen forciert oder hast du es auch ein bisschen... Ich habe halt neben ihm auf dem Sofa geschlafen, weil er hat so ein breites Sofa zum Ausziehen. Mhm. Und da habe ich halt einfach nur neben ihm gelegen. Und dann kam er halt immer näher und dann hat sich das halt so ergeben. Da hat sich das so ergeben. Und dann hast du auch gerne mitgemacht, weil du ihn so gerne hast, ne? Ja. Ja. Ach, du arme Annika. Ja, vor allem habe ich jetzt meinen besten Freund verloren, an dem ich wirklich gehangen habe. Du hast den besten Freund verloren und du kannst dir wahrscheinlich eine Liebesgeschichte mit ihm abschminken, ne? Wenn er das dir so knallhart ins Gesicht sagt, muss man das auch sehr ernst nehmen. Und da darf man, glaube ich, auch sehr traurig sein erstmal. Ja, aber man hat auch erst geheult wie ein Schlosshund. Ist auch völlig normal. Du kannst auch ruhig noch ein paar Tage heulen. Das ist auch nur normal. Aber man darf sich da dann nicht so rein verbeißen. Ja, mache ich auch nicht. Das Schlimme ist jetzt, du darfst doch nicht auf dumme Gedanken kommen, von wegen ich nehme mir das Leben oder sowas. Nee, soweit war ich letztes Jahr. Das hat sich erledigt. Nee, das darf man auch nicht machen. Das darf man wegen keinem Mann machen, Annika. Das sind die alle nicht wert. Nein, aber ganz im Ernst. Da muss man immer so doch wirklich streng zu sich sein und sagen, das ist jetzt ein schwerer Schlag, das ist eine Niederlage, das ist sehr traurig. Aber, und ich gehe jetzt mal durch ein Tal der Tränen und werde auch ein bisschen weinen und traurig sein, aber vielleicht nach ein paar Wochen, ein paar Monaten geht es dann auch schon wieder ein bisschen aufwärts und vielleicht triffst du ja wirklich auch jemanden anderen sehr netten. Na, aber nicht hier in der Umgebung. Ja. Weil hier habe ich eigentlich einen ziemlich schlechten Ruf durch meine Grundschullehrerin. Ach so. Ja, weil meine Grundschullehrerin, die hat mich runtergemacht und somit alle anderen Lehrer und Schüler und ich werde in der Stadt angesprochen und es kommt, naja, was willst du denn hier und geht dann wieder nach Hause und... Ja. Naja, wie auch immer. Ich hoffe doch mal, dass es noch einen guten Typ für dich gibt, irgendwie, irgendwo, irgendwann, dass du den triffst. Und wie gesagt, jetzt kannst du ein bisschen traurig sein, das ist schon okay. Ja. Aber es hat gut getan, dass du mir zugehört hast. Ja, ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man das so erzählen kann anderen Leuten. Und lauf ihm jetzt auch nicht hinterher. Nee, mach ich nicht. Ne? Das, du musst jetzt auch deinen Stolz haben. Wenn der das so für dich gesagt hat, dann ist jetzt auch Schluss. Denn man macht sich ja lächerlich, wenn man dann anruft und Briefe schreibt und rumheult und so. Ja. Dadurch würdest du ihn auch nicht kriegen. Nee, ne? Ich will den auch gar nicht mehr. Genau, so will ich es, dass du es ausdrückst. Liebe Annika, toi toi toi, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt lese ich hier Elke und wir machen den zweiten Versuch. Elke. Ja, ich bin dran. Mensch, was war denn gerade los? Ja, weiß ich auch nicht. Du hast vor Schreck aufgelegt. Nein, habe ich nicht. Nee, da ist irgendwas passiert. Du bist 29 Jahre alt. Ja. Und wir beide unterhalten uns jetzt. Ja. Ich bin gespannt, über was? Wir unterhalten uns jetzt über meine verkorkste Kindheit. Ja, erzähl mal. Ich wurde damals, da war ich 4 Jahre alt, wurde ich von einem 11-jährigen Jungen missbraucht. Mhm. Und das hat sich so einige Jahre hingezogen. Einige Jahre? Ja. Mhm. Es war nicht nur der eine, es kamen dann noch seine Brüder dazu, so nach und nach. Und der jüngere Bruder, der hat das angefangen, der hat dem anderen Bruder das erzählt und dann kamen sie zu mir und erpressten mich und naja. Also ich wurde meine gesamte Kindheit durch arg misshandelt und missbraucht. Das ging bis zu welchem Alter? Das fing mit 4 Jahren an, was ja schon ein Hammer ist, ne? Wenn man mit 4 Jahren so etwas ertragen muss. Wie viele Jahre ging das? Bis zu welchem Alter? 16. Bis zum 16. Ja. Immer durch irgendwelche Jungs da aus der Nachbarschaft? Oder? Ja, wir haben früher auf einem kleinen Kleckerdörfchen gewohnt. Mhm. Dreihäuserdorf, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und die nächstgrößere Stadt war 2 Kilometer weit weg. Mhm. Zu meinen Schulkameraden hatte ich also sehr, sehr wenig Kontakt, so gut wie gar keinen. Mhm. Und das waren also wirklich die einzigen, mit denen ich immer durch die Gegend gezogen bin. Mhm. Wir haben auch sehr viel Blödsinn gemacht. Wer die Dresche gekriegt hat, war ich. Mhm. War es denn so, dass du wirklich bis zu deinem 16. Lebensjahr auch das immer unter Gewaltandrohung erleiden musstest und sehr wider deinen Willen hast mit dir machen lassen? Ja, ja. Mhm. Mit der Zeit wurde ich dann auch ein bisschen gescheit und habe dann Abstand genommen. Mhm. Ich habe sehr, sehr viel Sport getrieben, bin dadurch auch sehr, sehr viel weg gewesen, sage ich mal. Aber irgendwie haben sie immer wieder eine Lücke gefunden, wo sie mich dann doch mal wieder kaschen konnten. Es waren immer unterschiedliche Jungs, ne? Ja, ein und dieselbe Familie, aber... Hast du deinen Eltern davon erzählt? Nein. Irgendjemand was gewusst? Nein. Niemand? Nein. Weil sie haben mir also ständig angedroht, dass sie mir was antun. Und wenn ich was erzähle, dann kriege ich die Schimpfe und nicht die. Dann komme ich ins Heim und die kommen drüber weg. Und ich wäre also immer die Dumme gewesen. Du bist doch heute 29 Jahre alt. Ja. Mit 16 hörte das Martyrium auf. Ja. Wie lange hast du gebraucht, bis du zum ersten Mal drüber geredet hast? Ich habe schon vorher drüber geredet mit meiner besten Freundin. Da war ich 13 oder 14. Ja. Da habe ich das mal erzählt und gesagt hat sie auch nichts. Was macht denn so eine schlimme Zeit mit einem Menschen, wenn man so viele Jahre sexuell so was Schlimmes erlebt hat? Da ist ja alles kaputt irgendwie. Ja, ich hab. Du bist ja in die Pubertät damit reingewachsen. Ja, ne? Ja. Ich habe in der Grundschule fing das schon an, da fing ich an zu stottern und habe auch Schwierigkeiten gehabt zu lernen, musste in Legasthenieunterricht und das war also, ansprechen konnte mich gar keiner. Wenn mein Vater mit mir unterwegs war oder so und die Leute sprachen mich an, ich habe den Kopf runtergemacht und war Feierabend, ich habe dicht gemacht, absolut dicht gemacht. Und das hat ihn natürlich immer zur Weißglut gebracht. Was ist das Schlimmste, was man dir angetan hat durch diese Zeit? Kannst du das benennen? Das Schlimmste? Mhm. Das Schlimmste war, da waren wir mal im nahegelegenen Wald und ich weiß nicht, was wir gemacht haben, Schnitzeljagd oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich da mit dem, da war er auch schon ein bisschen älter. Auf jeden Fall hat er mich also auch wieder dazu gebracht. Er wollte es unbedingt und ich habe gesagt, ich sage, wenn du jetzt nicht aufhörst, ich schreie den ganzen Wald zusammen. Mhm. Und ja, ich habe geschrien und er hat mir eine geklebt. Mhm. Und ich habe geschrien wie am Spieß und er hat mir den Mund zugehalten und hat es trotzdem getan. Mhm. Mhm. Was meinst du, was die schlimmste Narbe, die schlimmste Folge von all dem ist für dich und dein Leben jetzt? Also ich denke mal, dass ich mit den Jahren jetzt darüber weg bin, weil ich habe das mit meiner ersten Beziehung, die ich hatte, die hat 3 Jahre gehalten, also meine erste richtige feste Beziehung, also der musste richtig leiden mit mir. Hast du denn danach mal professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Nein. Die hast du nie gemacht? Nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sie mir das eingetrichtert haben, dass das ganz normal ist. Ich weiß es nicht. Ja. Kannst du denn heute mit deinen 29 Jahren, ich meine, so sehr lang ist es ja auch noch nicht her, ne? So 13 Jahre mal eben her, kannst du Sexualität genießen? Ja, kann ich. Kannst du, hast du einen Orgasmus? Erlebst du Orgasmus? Ja, das geht. Das geht. Ist ja erstaunlich und auch gut und schön. Das ist ja oftmals Opfer von Missbrauch, die das nie können, die es immer eklig finden und verkrampft sind und so etwas. Also ich habe, was ich dir noch sagen wollte, in der ersten Beziehung, die ich hatte, der musste also richtig darunter leiden, weil ich ihn dazu gebracht habe, dass der mich also wirklich ans Bett fesselt und mir wehtut. Mhm. Also so nach diesem Motto habe ich das verarbeitet. Mhm. Wie, der musste dich ans Bett fesseln und dir wehtun, um was zu... Damit ich willenlos bin und, also ich habe das so verarbeitet. Meine Kindheit. Also er hat darunter gelitten und ich nachher auch. Ich habe gedacht, was soll dieser Scheiß? Aber das ist jetzt alles nicht mehr so. Nein, um Himmels Willen. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin dennoch mal ein paar Worte reden? Ja, klar. Könnte ja nicht schaden. Vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, auch wenn du jetzt so den Eindruck hast, dass das alles so im grünen Bereich schon ist, dass vielleicht das eine oder andere dennoch kompliziert ist und in dir so doch die Schwierigkeiten hat und Schwierigkeiten macht. Vielleicht kannst du mit Heide da noch ein paar Sachen entdecken. Mhm. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal an, Elke. Alles klar. Alles Gute von Herzen. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Jetzt habe ich Carsten hier. Carsten ist 18 Jahre. Guten Morgen. Hallo Carsten. Ja, hallo. Ja, Carsten. Guten Morgen. Dein Thema. Mein Thema ist, ich habe Angst vor dem Tod. Angst vor dem Tod? Ja. Warum? Also mein Vater ist vor 3 Jahren verstorben. Und jetzt am Dienstag ist auch ein guter Kumpel verstorben. Und ja, das ist halt... Also ein guter Freund in deinem Alter ist verstorben? Ja, der ist vor 2 Wochen 18 geworden. Und wie ist es dazu gekommen? Ist es ein Unfall gewesen oder ist er krank? Ja, der hatte vor ein halbes Jahr hatte er schon mal einen Mofa-Unfall. Ist ohne Helm gefahren, hatte einen Schädelbasisbruch und einen Blutgerinnsel. Und dann jetzt am Dienstag ist eine Ader geplatzt im Hirn und ist einfach so umgekippt. Jetzt hast du zweimal in deinem Leben, was ja auch noch nicht so alt ist, dein Leben, so eine Konfrontation mit Tod gehabt. Einmal durch den Vater. Das war schlecht. Mein Opa hat ihn auch schon verloren. Opa hast du auch schon verloren. Mhm. Was macht denn deine Angst vor dem Tod aus? Kannst du das sagen? Auf dein Leben, auf deine Person bezogen? Ich habe Angst zu sterben, dass ich früh sterbe. Weil mein Opa habe ich erst gar nicht gekannt, ist mit 32 gestorben. Mein Vater ist mit 45 gestorben. Du hast gerade gesagt, der Opa ist verstorben, aber den hast du gar nicht gekannt, als er verstorben ist. Nee, habe ich nicht. Ach so, ich dachte, das hättest du auch noch miterlebt. Nee. Nee, das nicht. Ja. Und jetzt wohne ich halt bei meinen Großeltern. Also, meine Oma hat 9 Lebensgefährten. Ach, du lebst bei deinen Großeltern, also bei deiner Oma. Genau. Und wo ist deine Mutter? Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 4. Ja. Und meine Mutter wollte nichts weiter von mir wissen. Und wo mein Vater dann gestorben ist, da war ich 15. Und er kam das auch noch dem Sorgerecht und dann hat sie ihm nur einen Brief geschrieben ans Jugendamt, sie möchte ihr Kind nicht sehen. Und somit bin ich zu meiner Großmutter gezogen. Sag mal, Carsten, wenn du so in dem Alter schon so viel Gedanken über Tod machst und Angst davor hast, was bedeutet denn Tod für dich? Nichts Gutes. Wie stellst du dir das vor? Was ist das Tod? Ist das Wegsein oder ist das irgendwie doch weiterleben irgendwo anders? Nee, einen gibt es halt nicht mehr. Also, bitte? Man ist halt einfach nur weg. Also du glaubst nicht an Leben nach dem Tod oder an... Nee. Das nicht, ja. Nein. Dass man halt einfach nicht mehr da ist. Mhm. Ich glaube, gegen diese Angst gibt es eigentlich nur eine einzige Rettung oder ein einziges Mittel. Man kann ja, wir müssen ja nur alle damit leben, dass wir irgendwann sterben müssen. Und jeder von uns kann jeden Tag, jede Sekunde sterben. Es gibt ja keine Garantie für Alter. Ich glaube, das Einzige, was man nur tun kann, ist, man muss so gut wie möglich leben und das Beste aus seinem Leben machen, aus den Jahren, die man hat. Ob es nun 20 Jahre sind, die einem zur Verfügung stehen, oder 90 Jahre. Das ist das Einzige, was man tun kann. Man darf sich ja nicht die Lebenszeit, die einem zur Verfügung steht, noch kaputt machen lassen von der Angst vor dem Tod, der dann sowieso irgendwann eintritt. Stimmt, hast recht. Aber es ist manchmal nicht so schwer. Nee, es ist schwer, ich weiß, aber ich glaube, dass man sich das auch immer wieder vor Augen führen muss, dass man einfach das Beste aus dem Leben machen sollte. Und sich an vielen Dingen erfreuen sollte und vielleicht auch die Dinge positiver sehen sollte und nicht zu negativ, nicht jammern sollte, wenn es nicht zu jammern gibt und so weiter. Der Tod kommt schon sowieso irgendwann. Ja, das ist mir auch bewusst, aber ich muss halt nicht zu früh sterben. Tja, das wünsche ich dir auch sehr von Herzen, Carsten. Dankeschön. Aber denk nicht so viel dran. Ja, okay. Alles Gute. Tschüss. Und ich habe jetzt hier noch, ich frage meine Regie, Sandra. Sandra ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra. Dein Thema. Ich bin krankhaft eifersüchtig. Ach Sandra. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Doch, leider. Warum bist du so eifersüchtig? Ganz einfach, weil ich schon oft in der Liebe enttäuscht worden bin. Ja, du bist erst 18 Jahre alt. Ja, ich weiß. Ich meine, ich hatte auch erst so zwei richtig ernstzunehmende Beziehungen, aber da wurde ich wirklich von hinten bis vorne verarscht, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Mhm. Und deswegen habe ich auch nicht mehr so viel Vertrauen, was Jungs angeht. Mhm. Wie viele Beziehungen hattest du denn schon? Ja, also mit der jetzigen drei. Mhm. Und von den dreien, liefen denn alle drei Beziehungen richtig schlecht? Ja, ich meine, in der dritten bin ich ja jetzt noch drin, aber die anderen zwei, also die erste, der hat mich betrogen, weil ich nicht mit ihm schlafen wollte. Mhm. Und der andere, der ist nur mit mir zusammen gewesen, weil er mal eben eine Freundin brauchte. Und ich bin halt ein sehr emotioneller Mensch. Ich binde mich sehr schnell, sehr fest an jemanden. Sollte man vielleicht auch nicht tun, ne? Sondern ja, erstmal ein bisschen rumgucken, ob das auch der Richtige ist. Ja, aber ich brauche einfach diesen Rückhalt. Mhm. Ist das denn jetzt im Moment eine gute Beziehung? Also ich sag mal, es ist meine große Liebe und das ist auch das Problem dabei, weil ich ihn halt so sehr liebe, habe ich so Bist du denn auch seine große Liebe? Hat er zu mir gesagt, ja. Aha, ich meine, das ist ja nur schon eine tolle Aussage. Ja, aber jetzt bist du, wie ich dich jetzt gerade in den paar Minuten schon kennengelernt habe, vielleicht auf dem besten Wege dazu, diese Liebe kaputt zu machen. Ja. Wenn du zerrst und krallst und klammerst und ihn vielleicht verrückt machst, nur wenn er mal irgendein Mädel nachguckt auf der Straße. Das ist ja nicht so das Problem, bloß es ist auch so, wir verbringen zwar viel Zeit miteinander, aber wir verbringen sie dann nicht intensiv miteinander. Ihm reicht es, wenn er, was weiß ich, vom Fernseher sitzt und ich daneben sitze oder so. Mhm. Aber das reicht mir nicht. Ich will die Zeit, die ich mit ihm habe, intensiv nutzen. Mhm. Dass wir spazieren gehen oder dass wir irgendeinen Ausflug machen. Naja, so manche Jungs wollen dann lieber vielleicht wirklich mal ein Fußballspiel gucken, als spazieren gehen. Ja, und da muss man sich natürlich auch ein bisschen auf den anderen einstellen, ne? Ein bisschen. Du musst dich auf deinen Freund einstellen und ihm nicht nur deine Sichtweise aufdrängen und umgekehrt muss er natürlich auch Rücksicht auf dich nehmen. Ja, natürlich. Nur so geht das. Er flirtet auch sehr gerne rum, weil er hat viele weibliche Kolleginnen und jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, höre ich andere Geschichten. Ja, aber das ist doch auch nicht so ganz schlimm. Solange er dich lieb hat und du den Eindruck hast, er steht absolut wie eine Eins zu mir, lass ihn auf Laufen, ist okay. Ja. Ich habe einfach nur so eine Angst, ihn zu verlieren. Aber diese Angst kann wirklich bedeuten manchmal, sondern dass man wirklich jemanden verliert, wenn man sich da so reinsteigert und dadurch alles kaputt macht und dem anderen dann auch sehr auf die Nerven geht. Ja, das stimmt. Also jetzt haben wir nicht mehr so ganz ausführlich reden können, aber so als Grobtipp, nimm dich mal lieber ein bisschen zurück. Das könnte sehr gut tun und eure Beziehung sicher auch förderlich sein. Ja. Ja? Alles Gute. Tschüss, Sandra. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht war Annette. Jetzt kippe ich hier schon meinen Stuhl um. War Annette Bastian und morgen heißt unser Thema: Ich kann an nichts anderes mehr denken. Damit meinen wir nicht nur Sex, sondern vielleicht auch ganz andere Dinge, ganz ernste Dinge oder auch eher lustige Sachen. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen. Um 1 sind wir da. Schöne Nacht, gute Nacht.